im Wetter, eisern im Wind. Und ich blicke zu ihr auf, wenn es mir dreckig geht. Ich bin kein Nazi, sondern ein Patriot. Und ich sterbe für Deutschland den Heldentod. Mit der Fahne auf dem Sarg und dem Adler im Herzen wird er mich begraben in der Halle der Helden. Hier kommt der Leitwolf, das Alpha-Tier im Rudel mit dem Blut an der Schnauze. Durch mir nervt nur noch, ich hab keine Kontrolle und lass mich einfach gehen. Denn irgendwann ist jeder dran und man darf krepieren. Es heißt Last Man Standing und die Besten sterben jung. Bevor ich dann zur Hölle fahr, leg ich dich noch um. Der Teufel ist mein Freund und ein Mann mit Ehre. Er freut sich auf mich und begrüßt mich gerne. Ich bring ihm neue Kundschaft durch Kugel und Drogen und steige in der Gangster-Hierarchie bis ganz nach oben. Die Lizenz zum Töten gehört nur mir allein. Und ich schlachte deine Mutter wie ein fettes Schwein. Und ihr zeigt auf mich mit euren dreckigen Fingern, ich bin der Bösewicht, also leck mich ihr Ficker. Das ist die neue deutsche Härte mit der Fahne in der Hand. Und sollte ich hier fallen, dann tue ich das fürs Vaterland. Hier ist an meinem Kragen eine deutsche Fahne. Und diese weht bei mir zu Hause auch an stürmischen Tagen. Sie weht bei Wind und Wetter, eisern im Wind. Und ich blicke zu ihr auf, wenn es mir dreckig geht. Ich bin kein Nazi, sondern ein Patriot. Und ich sterbe für Deutschland den Heldentod. Mit der Fahne auf dem Sarg und dem Adler im Herzen wird man mich begraben in der Halle der Helden. Hier spielt keine Spielchen wie ihr kleinen Mädchen. Mir ist es tot ernst, weil der Tod nun mal schmerzt. Es braucht nur einen Moment, nur einen einzigen Fehler. Und es packt dich am Arsch wie ein schwuler Tanztrainer. Das Leben ist ein Arschweg und der Schwarze kommt von hinten. Sogar er stellt sich die Frage, wie kann man so tief sinken? Er hat es gepeilt, er hat die Scheiße durchschaut. Er steckt tief in deinem Arsch und lässt die Wut nun heraus. Du hast eine große Schnauze und schon bist du dran. Du weißt genau, ich bin der mit der Knarre in der Hand. Der stolzeste Deutsche, der Nationalist. Der Typ, der kein Gewissen hat und in deine Schnauze pisst. Ich trainiere ich jeden Tag und schlage gegen Stein. Denn der Hass will aus mir raus, doch ich kann einfach nicht weinen. Mein Blut klebt an den Wänden, ich bin immer noch nicht frei. Mein Land wurde verraten, die schönen Zeiten sind vorbei. Hier an meinem Kragen eine deutsche Fahne. Und diese weht bei mir zu Hause auch an stürmischen Tagen. Sie weht bei Wind und Wetter, eisern im Wind. Und ich blicke zu ihr auf, wenn es mir dreckig geht. Ich bin kein Nazi, sondern ein Patriot. Und ich sterbe für Deutschland den Heldentod. Mit der Fahne auf dem Sarg und dem Adler im Herzen wird man mich begraben in der Halle der Helden. Du siehst an meinem Kragen eine deutsche Fahne. Und diese weht bei mir zu Hause auch an stürmischen Tagen. Sie weht bei Wind und Wetter, eisern im Wind. Und ich blicke zu ihr auf, wenn es mir dreckig geht. Ich bin kein Nazi, sondern ein Patriot. Und ich sterbe für Deutschland den Heldentod. Mit der Fahne auf dem Sarg und dem Adler im Herzen wird man mich begraben in der Halle der Helden. Yeah.